Philosophie to go mit Jona und Michael Drewes. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu der allerersten Folge von Philosophie to go. Ich hoffe, euch da draußen geht's gut. Ich hoffe, ihr habt es euch bequem und gemütlich gemacht, wo auch immer ihr gerade seid, ob im Auto, in der Bahn, zu Hause mit einem Heißgetränk, so wie ich hier gerade mit meinem Tee. Und ich bin natürlich nicht ganz alleine hier, sondern ich habe einen Podcast-Partner und auch Bruder tatsächlich, nämlich Micha Drewes. Hallo Micha. Du hast tatsächlich jetzt meinen Nachnamen genannt, okay. Ja. Ich habe mir auch einen Kaffee geholt und bin bereit für heute. Ich habe richtig Lust und bin gespannt, wie es so wird. Wollen wir uns erstmal, also erstmal vielleicht vorstellen, damit jeder weiß, wer wir so sind. Also ich bin Jona, ich bin noch nicht ganz so alt, du bist ja auch noch nicht so alt. Ich bin 22, ja. Ah, okay. 22 Jahre bin ich, du bist, gute Frage, 26? Ja, ja. 26. So, genau, du studierst Philosophie oder bist jetzt gerade dabei, hast jetzt deinen Bachelor im Prinzip in der Tasche und ich studiere Medienkommunikation, im Prinzip Journalismus, hab also mit Philosophie direkt nicht so viel am Hut, das bist quasi eher du. Wobei man sagen muss, dass ich Philosophie eher studiert habe, weil du mich auf den Gedanken gebracht hast. Das stimmt, ja. Auch über Podcasts. Auch über Podcasts, ja. Weil ich dir mal so einen Podcast empfohlen habe. Naja, genau. Aber du, also am besten wir klären einmal ganz kurz das Konzept. Es ist nämlich so, ich habe keine Ahnung von Philosophie. Also bei mir ist es halt so in dem Ausmaß, ja, ich höre mir Podcasts dazu an. Ich höre mir Hörbücher dazu an. Aber ich beschäftige mich jetzt nicht tagtäglich fast damit. Du hingegen studierst es ja. Das heißt, du hast richtig Ahnung und willst mir und den Leuten da draußen, die jetzt gerade hoffentlich zuhören, das Ganze beibringen. So. Ja, also richtig Ahnung, gut, mal gucken. Naja, nach 3 Jahren hat man schon, für die grundlegendsten Dinge, die wir jetzt erstmal hier besprechen, sollte es reichen. Also ich fühle mich bereit für den Podcast. Nach 3 Jahren Studium, jetzt langsam fühle ich mich bereit dafür. Ja, dann können wir eigentlich schon direkt loslegen. Meinst du, wir können schon loslegen? Bist du dir sicher, Jona? Okay. Es klingt schon, als hättest du jetzt irgendeine philosophische Frage parat. Naja, wenn man sich sicher ist, kann man vielleicht davon sprechen, ob man etwas weiß. Und das ist tatsächlich die grundlegendste Frage heute. Das ist eine ganz klassische philosophische Frage. Also, was kann ich wissen? Was ist Wissen? Was ist Wissenschaft? Und darum soll es heute gehen. Also, eine der grundlegendsten Fragen in der Philosophie, die schon seit Jahrhunderten diskutiert wird und wo es immer wieder neue Erkenntnisse tatsächlich gibt. Und echt? Heute immer noch neue Erkenntnisse? Auch heute noch, ja. Natürlich immer ausdifferenzierter. Und ja. Aber doch auch heute noch. Also es wird immer noch dazu geforscht, es werden immer noch dazu Dissertationen geschrieben. Also das Thema ist nicht zu Ende, sonst wäre es aber auch kein philosophisches Thema mehr. Okay. Und also ich habe erstmal überlegt, was machen wir heute? Gut, wir fangen an mit, was kann ich wissen? Da wollte ich dich fragen, Jona, tatsächlich. Ja. Hast du denn eine Ahnung, wo quasi Wissen wichtig ist? Gibt es Situationen, wo du sagst, naja, da ist es wichtig, etwas zu wissen? Also das ist jetzt erstmal eine ziemlich grundlegende Frage, ne? Also wo ist es wichtig? Ja, jetzt zum Beispiel wäre es gerade ganz gut, Wissen zu haben, um diese Frage zu beantworten in der Schule. Natürlich, wenn ich einen Test schreibe, dann möchte ich bestimmte Dinge wissen, bestimmte Daten über irgendwie, keine Ahnung, wann irgendeine Geschichte wann ablief, bestimmten Jahresdaten und also im Prinzip ja alles, was irgendwie in meinem Kopf ist, ist ja im Grundprinzip Wissen. Alles, was in deinem Kopf ist, ist Wissen. Das versuchen wir nachher nochmal aufzugreifen oder zu klären. Okay, ich schreib's mir mal auf. Du schreibst es mal auf, alles ja. Klar. Also, ich habe dich gefragt, weil es da manchmal einfacher ist zu schauen, wo Wissen quasi stattfindet oder wo der Gebrauch von Wissen wichtig ist, um anhand daran dann zu erkennen oder erkennen zu können, welche Kriterien eigentlich Wissen hat. Also, was verstehen wir eigentlich unter Wissen und kann man Wissen auch vielleicht von etwas unterscheiden, wie zum Beispiel Meinung? Also ist eine Meinung das gleiche wie Wissen? Ich glaube nämlich nicht. Und du hast gerade Schule gesagt als Beispiel. Ja. In der Schule ist es ja so, dass du Sachen lernst. Ja. Und du hast ein Buch vor dir, wo Sachen drinstehen. Da sind verschiedene Daten drin, was du auch erzählt hast. Also es geht nicht nur darum, was du gerade in den Test abrufen musst als Schüler, deinem Lehrer gegenüber. Da könnten es ja auch einfach Meinungen sein. Also, ne, das weißt du ja vielleicht sogar gar nicht. Aber wenn man diese Bücher konzipiert, möchte man den Schülern ja etwas beibringen, was irgendwie verlässlich ist, was begründet ist, was gerechtfertigt ist. Und dann kann man vom Wissen vielleicht sprechen. Also Fakten quasi. Fakten, genau. Aber Fakten sind verlässlich, begründet. In gewisser Weise auch objektiv, ja. Also man kann erstmal den Begriff, den könnten wir jetzt auch wieder lange diskutieren, tun wir aber erstmal nicht. Also es geht darum, eine verlässliche Grundlage zu haben. Ein Sachverhalt, der begründet, gerechtfertigt ist und von dem du überzeugt bist. Die Überzeugung ist auch wichtig. Zum Beispiel, du bist im Gerichtssaal, du bist angeklagt. Ich glaube, es ist nicht gut, wenn man da einfach nur eine Meinung hat, naja, Jona, der war's, der hat den und den getötet, sondern wenn man ein Urteil spricht, dann braucht man Wissen, dann braucht man Begründungen, dann muss man davon überzeugt sein, man muss es rechtfertigen können und es sollte mehr oder weniger verlässlich sein. Sonst ist dieses Urteil, ja, nichtig oder einfach nicht gut ausgeführt, so. Dann ist es einfach kein Urteil, was auf Wissen basiert oder nach dem. Deswegen auch im Zweifel dem Angeklagten. Im Zweifel dem Angeklagten, richtig. Aber so hat man schon mal so ein paar Kriterien. Und die Erkenntnistheorie, das ist die Disziplin der Philosophie, genauer der theoretischen Philosophie. Man kann die Philosophie in so zwei Grundfelder aufteilen, wenn man es möchte. Einmal in theoretischer Philosophie, die den deskriptiven Bereich, also den beschreibenden Bereich betrachtet. Also was ist Wahrheit? Was ist Erkenntnis? Was ist Wissen? Was ist Wissenschaft? Oder der praktischen Philosophie, mit der wir uns heute nicht beschäftigen, die danach fragt, was wir sollen. Moral, Ethik, Recht, Argumentation. Und die Erkenntnistheorie als eine Disziplin von den beiden Ebenen ist dafür da, um genau diese Kriterien des Wissens zu analysieren und zu rechtfertigen und auch eventuell neue Kriterien hinzuzufügen. Von daher wird immer noch in dem Bereich geforscht. Mal mehr und mal weniger. Okay. Und jetzt ist es ja so, in der Philosophie wird immer gestritten. Es gibt einfach immer einen Streit. Es ist immer entweder die eine oder die andere Seite, also zumindest in der westlichen Philosophie. Und da gibt es ja zwei große Schulen, zwei große Erkenntnisschulen. Darf ich die sagen? Weil das ist das, was du weißt. Das ist nämlich das, was ich weiß, weil ich habe mich natürlich auch, also zumindest so das ein oder andere Video mir vorher schon mal angeguckt oder den einen oder anderen Artikel dazu gelesen. Deswegen kann ich jetzt auch auf jeden Fall bestätigen, dass sehr viel diskutiert wird und wenn man denkt, ah, okay, ich hab's verstanden, dann liest du den nächsten Philosophen und dann denkst du dir wieder, fuck, ich hab's anscheinend doch noch nicht ganz verstanden, weil der hat auch einen guten Punkt. So, und dann geht's halt immer so weiter. Aber die beiden großen, ja, Schulen, kann man das so sagen? Man kann Schulen sagen, Strömungen, okay. Schulen, es wird oft von Schulen gesprochen. Genau, das wäre, korrigiere mich, wenn's falsch ist, aber Rationalismus und Empirismus. Richtig, sehr okay. Gut. Absolut. Geil. Ich würde gerne mit dem Rationalismus anfangen. Weißt du, wofür Ratio steht? Ratio. Oder Rationalismus? Rational gibt es natürlich das Wort. Ne? Mhm. Also, ja, ich verbinde es direkt so mit, na, ich will es also mit irgendwie mit Denken und Vernunft. So. Ja. Das jetzt, geht auch schon vielleicht fast ein bisschen zu weit, wenn man da jetzt direkt drauf eingeht, aber das ist jetzt so das, was ich damit erstmal verbinde. Ganz genau, also das sind zwei wichtige Begriffe, Vernunft, Denken. Es geht darum, dass wir quasi von der Geburt aus an Vernunftprinzipien in uns haben, also den Verstand, und der das einzige, ich nenne es jetzt mal Organ, ist, was verlässlich ist. Und wir haben ja eben schon gehört, Verlässlichkeit ist ziemlich wichtig, wenn es ums Wissen geht. Ja. Und der Empirismus als kleinen Vorspoiler oder als Spoiler schon mal, der betrachtet nämlich die Beobachtung, unsere Sinne. Und der Rationalismus sagt, naja, die Sinne täuschen mich. Sie haben mich schon mal getäuscht, du wurdest auch schon mal getäuscht, du hast schon mal was gesehen und vielleicht von Weitem und hast dann geguckt und dann war es doch etwas anderes. Klar, also jetzt mal auch, also so optische Illusion jetzt mal ausgenommen, so, das ist jetzt vielleicht auch nochmal, weiß nicht, ein Special-Fall, so, aber auch generell, wenn jetzt, zum Beispiel bei der Polizei, wenn du da Zeugenaussagen hast, dann werden die ja auch ganz, ganz kritisch immer gesehen, weil die halt nicht verlässlich sind. Ja. Weil du hast 10 Zeugenaussagen und du hast 10 unterschiedliche Aussagen, wie der Fall abgelaufen ist. Genau. Und das ist wichtig, dann zumindest Kriterien haben zu können, um diese verschiedenen Meinungen, ja, zu filtern oder zu analysieren. Oder ja. Aber auch solche großen Fragen wie, um was dreht sich eigentlich? Dreht sich die Erde um die Sonne oder die Sonne um die Erde? Und wann kann man dann von Wissen sprechen und wann von Meinung? Und da aber der Verstand laut dem Rationalismus oder nach dem sehr kritischen Rationalismus erstmal sich nicht täuscht, also wir haben die Verstandeskategorien in uns und er täuscht sich erstmal nicht. Also die Sinne täuschen einen, aber ja. der Verstand hat erstmal als Grundlage die Vernunft. Also ja. Im Prinzip 1 plus 1 ist immer 2. Egal wer das jetzt vorrechnet, wenn du vernünftig bist und deinen Verstand einsetzt, dann muss da am Ende die 2 rauskommen. Ganz genau. Es muss immer die 2 rauskommen. Ist ein guter Stichpunkt. Und zwar orientiert sich der Rationalismus stark an der Logik, philosophischen ja. Logik. Ist nochmal ein eigenes Thema für sich vielleicht, aber auch an der Mathematik. Und die Mathematik kennen wir ja alle aus der Schule. Und das ist ein gutes Beispiel. Und weil immer 1 plus 1 2 ist, täuscht sich der Verstand nicht. Und deswegen ist es das einzige Organ oder das einzige Prinzip, anhand derer wir wirklich von Wissen sprechen können. Weil wir wollen ja nicht getäuscht werden. Wir brauchen diese Verlässlichkeit. Und die bietet uns nur der Verstand. Aber es geht schon darum, dass es eine richtige Lösung quasi gibt. Also wenn wir jetzt Empirismus im Sinne von ich nehme alles irgendwie wahr und jeder nimmt alles irgendwie auch ein bisschen anders wahr, so, ne? Da gibt es quasi nicht die Wahrheit so in dem Sinne. Wohingegen, dass wir jetzt bei der Logik, also beim Rationalismus, 1 plus 1, 2 ergeben muss. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass auch jemand das falsch rechnet. Ne? Ganz genau. Auf diesen falsch rechnen komme ich später nochmal. Okay. Ja, ist ganz spannend. Und beim Empirismus kann man sich auch drüber streiten, ob es nicht doch eine Wahrheit gibt. Was auch immer dann Wahrheit ist. Beim Rationalismus erstmal vielleicht noch so ein paar Sachen. Zum einen ist da einer der größten Vertreter René Descartes. Den kennst du, glaube ich, sogar, Jona. Habe ich zumindest von gehört. Ist es nicht hier der, ich denke, also bin ich? Genau. Dann, okay. Dann gibt es noch Leibniz. Kennt man vielleicht, weil man irgendwie mal beim Leibnizplatz war, hier in Bremen zum Leibniz Beispiel. Leibniz-Kekse. Leibniz-Kekse erfunden. Leibniz-Kekse. Der Leibniz-Kekse erfunden, ja. Und dann gibt es noch... Okay. Und dann gibt es noch... Ein Philosophen, den glaube ich sogar, der ist sehr bekannt, und zwar Platon. Und Platon, ein Philosoph aus der Antike, der sagt zum Beispiel, Sinneswahrnehmungen sind immer nur Meinungen. Und er ist auch ein Vertreter, zumindest in Ansätzen, das müsste man sich nochmal genauer angucken, aber er ist auch ein Vertreter, und man kann ihn zu den Rationalismus zuordnen. Jetzt ist es so, dass der Verstand quasi immer jeder Sinneswahrnehmung vorausgeht und allein dafür zuständig ist, Wissen zu generieren. Und dieser Verstand ist nach Leibniz zumindest nach so 2 Prinzipien eingeordnet. Warte mal, das musst du, glaube ich, nochmal... Das ist fast schon kompliziert. Sag mal nochmal den letzten Satz nochmal, damit man den auch wirklich versteht. Der Verstand ist jeder Erfahrung... zuvor? Geht er zuvor? Nee, was hast du gesagt? Der Verstand geht der Erfahrung zuvor, ja, schon. Also, okay. Und warum? Weil wir, bevor wir etwas wahrnehmen, unseren Verstand benötigen. Und er spricht dann davon, dass wir nach 2 Prinzipien quasi unseren Verstand ordnen können. Und das einmal das Prinzip des zureichenden Grundes. Saub, das hast du noch nie gehört, weiß ich nicht. Aber kennt man eigentlich. Und zwar ist es einfach das, dass jede Wirkung eine Ursache hat. Jede Notwendigkeit hat einen zureichenden Grund. Also Ursache-Wirkung-Prinzip. Kausalität. Hast du ein Beispiel ich mach's jetzt nicht, aber wenn ich meine Tasse fallen lasse, dann geht sie kaputt. Ich habe hier eine Kaffeetasse. Ja. Und das ist dann die Ursache und die Wirkung. Die Ursache, ich hebe meine Tasse, lasse sie fallen, die Wirkung, sie geht kaputt. Also jede Wirkung hat eine Ursache. Jede Wirkung hat eine Ursache, ja. Okay. Das wird zumindest gesagt. Das kann man erstmal so stehen lassen, ja, vielleicht. Und so ist der Verstand geschaffen. Nach dem ordnet er die Welt. Zum einen. Aber er gibt auch schon Sinn. Also alles, was man sich irgendwie vorstellt, so muss ja irgendwie irgendwo eine Ursache haben. So, also, und das ist ja auch quasi fast so die Frage der Menschheit, so wo kommen wir her? Was ist die Ursache von uns, weil wir uns das gar nicht vorstellen können, dass wir einfach, wir als Wirkung, die wir quasi hier auf der Erde sind, dass wir einfach so da sind. So, wir können uns das gar nicht vorstellen. Wir brauchen immer irgendwie eine Ursache, ob es jetzt Gott ist oder der Urknall, aber irgendwo die Frage muss es herkommen. Die Frage ist dann, gab es eine erste Ursache? Wo kommt die her? Wenn man davon ausgeht, dass die Welt so geschaffen ist oder beschaffen, dass du auf einen Zeitstrahl läufst, also eine gerade Linie, dann stimme ich dir zu. Wenn man aber überlegt, eventuell, ob es vielleicht kreisförmig ist. Naja, habe ich auch gerade gedacht. Dann ergibt es Sinn. Und dann verabschiedet man sich von der westlichen Philosophie und geht ab nach Asien. Aber das ist auch ein anderes Thema. Also, diese Vernunftprinzipien, eine davon, die ich gerade schon genannt habe, geht der Sinneswahrnehmung voraus. Das ist wichtig. Geht der Sinneswahrnehmung voraus? Sie ist unabhängig davon, ein anderes Wort. Und das ist das Prinzip, jede Ursache hat eine Wirkung. Und das nanntest du am Anfang? Prinzip des zureichenden Grundes. Nach dem nimmst du die Welt wahr. Okay. Und das hast du ja gerade schon erklärt. Du kannst dir es sehr schwer vorstellen, etwas zu geben, was keinen Grund hat. Also das ist sehr schwer, sich vorzustellen. Ja. Und weil es so schwer vorzustellen ist, geht es der Sinneswahrnehmung voraus. Okay. Jetzt haben wir aber noch einen zweiten. Ich habe ja gesagt, wir haben zwei Prinzipien. Ja. Zumindest nach Leibniz. Und zwar den Satz vom Widerspruch. Entgegengesetzte Aussagen können nicht zugleich wahr sein. Das ist wichtig. Weil, wenn wir den Satz vom Widerspruch anwenden und wir zwei entgegengesetzte Aussagen haben, so können wir dann entweder unterscheiden, ob es sich um Meinung handelt oder um Wissen. Und wenn es sich um Wissen handelt, dann entsteht kein Widerspruch zwischen den Aussagen. Hast du das verstanden? Ich glaube, ich habe es verstanden, aber ich glaube, ein Beispiel wäre auch nicht schlecht. Also wir haben zwei entgegengesetzte Aussagen. Ne? Genau. Oder ist es, wenn wir zwei entgegengesetzte Aussagen haben... Das ist besser. Dann ist es besser? Kommt doch an, was du jetzt sagst. In meinem Gedanken wird es jetzt besser, was du jetzt formulierst. Aber ich glaube, du versaust es gerade. Ich glaube auch. Wenn wir zwei entgegengesetzte Aussagen haben, also könnten wir jetzt als Beispiel zwei Zeugenberichte nehmen? Ja, wenn es nicht zu kompliziert wird. Man könnte sich auch einfach vorstellen, du schaust dir jetzt einen Baum an. Ja. Entweder der Baum existiert oder existiert nicht. Eins davon ist nur wahr. Ach so, meinst du das? Ah, okay. Ja. Also ich als... Also der Baum existiert oder er existiert nicht. Und eins davon ist nur wahr. Ja. Ja. Entgegengesetzte Aussagen können nicht zugleich wahr sein. Das ist den Satz, den ich gerade gewählt hatte. Der Baum kann nicht zugleich existieren und nicht existieren. Okay. Zumindest ist so dein Verstand geschaffen oder beschaffen, besser. Und dann ist es ein Fakt. Das ist erstmal der Satz vom Widerspruch. Und wenn die beiden übereinstimmen, da kann man vielleicht vom Wissen sprechen. Wenn was beides übereinstimmt. Alles, was geschieht, hat eine Ursache. Also das ist zumindest, das sind die ersten grundlegenden Prinzipien. Also nachdem quasi der Verstand die Welt ordnet. Okay. Weil wir erstmal unabhängig sind von der Sinneswahrnehmung. Wir werden mit den beiden, ich nenne sie jetzt mal Kategorien, geboren. Die gehören zu uns. Sag nochmal, also alles hat eine, jede Wirkung hat eine Ursache. So weit habe ich es verstanden. Und Kausalität. Dann, genau, und dann die... entgegengesetzten Sätze dürfen sich nicht widersprechen. Genau, Aussagen können sich nicht widersprechen. Ne? Ein Mörder kann nicht Mörder sein und gleichzeitig nicht der Mörder sein. Entweder ist er der Mörder oder er ist nicht der Mörder. Okay. Genau, und also entweder er ist der Mörder oder er ist nicht der Mörder und der Mörder, also die Wirkung des Mörders, braucht eine Ursache. Ganz genau. Okay. Also, wir haben schon festgestellt, dass es sich darum handelt, dass wir von der Sinneswahrnehmung getäuscht werden können. Und diese Prinzipien, die wir jetzt beide so schon mal erläutert haben oder ich erläutert habe, nach denen können wir uns nicht täuschen. So, das ist immer so. Wir haben immer diese beiden Kategorien. Jetzt kommt noch hinzu, dass der Verstand angeborene Ideen hat. Klingt erstmal komisch, aber sowas wie, hast du schon mal in der Welt, wenn du jetzt nach draußen guckst, Jona, oder in dem Zimmer dich umschaust, ja, findest du so etwas da wie Unendlichkeit? Ich finde unendlich viel Unordnung in meinem Zimmer, ja, das ist richtig, aber vermutlich eher nein. Genau, und genau sowas wie Unendlichkeit ist eine angeborene Idee. Wir finden Unendlichkeit nicht in der Welt. Aber irgendwie haben wir ein Gefühl dafür, was Unendlichkeit sein kann. Oder zumindest haben wir diesen Begriff in uns, auch wenn es den gar nicht gibt. So zumindest. Ja. So zumindest also, ich kann's mir, ja. Also du meinst, es gibt nichts Empirisches, worauf ich das beziehen kann. Ganz genau. Mathematik also zum Beispiel, da kann man Unendlichkeit irgendwie formulieren. Ich bin kein Mathematiker. Kannst aber Unendlichkeitszeichen gibt's, ja. Ja, das Unendlichkeitszeichen, musst du einfach die 8 umdrehen, hast. Okay, ja. Das Thema ist gelöst. Aber da greifen wir nicht auf unsere Sinne zurück. Das können wir auch in einem schwarzen, dunklen Raum, ja, der Licht hat, weil sonst sieht man nichts. Aber das können wir so lösen. Dafür brauchen wir unsere Sinneswahrnehmungen nicht. Unsere Augen, unser Fühlen, ja, unser Tasten. Das brauchen wir nicht. Also, der Mensch hat zudem noch angeborene Ideen. Vielleicht kann man sogar, wenn man es jetzt radikal auffasst, könnte man sogar sagen, wir haben angeborene Begriffe. Okay, das sagen die Rationalisten. Ja, das sagen unter anderem die Rationalisten. Weil ich weiß, ist jetzt auch schwierig, ich weiß nicht, ob ich da so mitgehen würde, weil wenn ich jetzt, weiß nicht, das geht vielleicht auch dann wieder ein bisschen zu weit, aber wenn ich sage, na gut, vielleicht sind die auch nicht angeboren, vielleicht haben wir sie ja doch irgendwie, kommen wir erstmal als ungeschriebenes Blatt auf die Welt. Ah. Und das sagen nämlich die Empiristen, das weiß ich auch noch, und nehmen erstmal wahr und durch diese Wahrnehmung kommen solche Ideen irgendwie in unserem Kopf. Ich wüsste jetzt auch nicht genau woher diese Idee von Unendlichkeit zum Beispiel kommt. Vielleicht einfach, weil es irgendwie aus unserer Erfahrung her geht es ja irgendwie immer weiter, ne? Und wir wissen ja auch, es geht immer weiter. So. Also bisher ging es immer weiter. So, ich weiß, ich habe Verwandte, die sind irgendwann gestorben, so, dann ging es immer weiter, da haben die Kinder bekommen, jetzt bin ich quasi da, irgendwann bekomme ich Kinder und die leben weiter und dann bekommen die Kinder und es geht halt immer so weiter. So, und das kann ich mir irgendwie vorstellen. Aber ist jetzt die Frage, ob das eine angeborene Idee ist oder ob das doch irgendwie aus der Erfahrung kommt, weil ich es erfahre, dass es immer irgendwie weitergeht. Oder weder noch. Aber das. Oder weder noch, ja. Das wäre jetzt eine gute Überleitung zum Empirismus, aber die nehme ich mal nicht, weil ich noch eine Sache erzählen möchte. Und zwar haben wir ja, das Thema ist ja immer noch Wissen. Es ist ja nicht darum, wir wollen jetzt nicht den Verstand erklären, sondern es geht einfach noch darum, Wissen. Also, diese Verlässlichkeit, die Begründung, die Rechtfertigung und auch die Überzeugung. Und jetzt haben wir diese Verstandeskategorien, wie wir sie genannt haben, benannt. Prinzip des zureichenden Grundes und der Satz von Widerspruch und der täuscht sich nicht. Wie gesagt, 1 plus 1 bleibt immer 2. Ja. Das heißt, ich verwende jetzt mal das Wort vernünftig, unsere Prinzipien im Kopf sind vernünftig strukturiert. Die täuschen sich nicht. Es bleibt immer gleich. Jetzt gucken wir mit diesen vernünftigen Kategorien in die Welt. Aber wie erlangen wir jetzt Wissen? Also, welche Voraussetzungen benötigt die Welt, damit wir Wissen erlangen können? Hast du eine Idee? Welche Voraussetzungen benötigt die Welt? Ja. Dass wir Wissen fanden. Naja gut, wenn wir quasi vernünftig sind und logisch. Logisch, schönes Wort. logisch Wissen erlangen, dann muss ja auch die Welt logisch sein. Ah, sehr gut. Ja? Absolut. Ja. Richtig gut. Es freut mich gerade auch, dass ich diese Transferleistung hinbekommen habe, aber es ergibt Sinn. Ja, also die Welt ist vernünftig strukturiert nach den Rationalisten. Das ist wichtig, weil das sehr angreifbar ist. Die Welt ist vernünftig strukturiert und erkennbar durch die Vernunft. Durch die Logik, durch die Mathematik. Ja. Und darauf würde man jetzt auch erstmal, also so spontan würde da vermutlich jeder mitgehen. Also wir können ja, wir haben ja Wissenschaft und versuchen Dinge zu erklären und kommen ganz gut durchs Leben, soweit, mit diesen Erklärungen. Ganz genau. Und weil die Welt, oder ja, weil die Welt erkennbar durch die Vernunft ist, resultiert keine Täuschung. Das ist schon krasser Scheiß eigentlich. Also wir gucken uns mit den Verstandeskategorien die vernünftige Welt an und dann erfahren wir keine Täuschung mehr und können immer davon sicher sein, dass es gesichertes Wissen ist, dass es tatsächlich Wissen ist. Wir täuschen uns nicht mehr. Das ist ein krasses Vorhaben, wenn man sich das mal überlegt, was sie da eigentlich machen wollen. Also, aber jetzt frage ich mich gerade, was war zu, also was, vielleicht ist es auch eine dumme Frage, aber was war jetzt zuerst da, die vernünftige Welt oder wir als vernünftige Wesen? Weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube, die würden sagen, dass die Welt da war zuerst, aber wir Teil dieser vernünftigen Welt sind. Okay, und weil wir die Welt mit Vernunft erklären können, muss sie vernünftig sein. Und weil das quasi so ineinander passt, muss es wahr sein. Ganz genau. Und das war genau ihr Vorhaben. Also ihr Vorhaben war nochmal, die Sinneswahrnehmung täuscht uns immer. Diese blöden Empiristen, auf die wir gleich kommen, die können nicht von gesichertes Wissen sprechen, sondern nur von Meinungen. Aber wir Rationalisten können durch die Vernunft und die resultierende Wissenschaftlichkeit die Welt oder die Wirklichkeit, weil sie vernünftig strukturiert ist, ausrechnen. Tatsächlich ausrechnen. Wir gucken drauf, also das ist jetzt die radikalste Form, wir gucken drauf mit unseren vernünftigen Strukturen in die vernünftige Welt und dann müssen wir nur noch ausrechnen, was wahr oder was falsch ist. Und wenn wir uns, täuschen sollten, also ein Wissenschaftler kriegt das raus und der andere das, dann gehen wir nach René Descartes oder nach Leibniz, an unsere Rechenmaschinen, rechnen das beides nach und wer den Rechenfehler begangen hat, der hat dann einfach einen Fehler gemacht, aber wir können dennoch dann von Wissen sprechen. Also Wissen im alleroffizialsten oder im objektiven Sinn. Okay, aber das ist auch schon, also wenn man das jetzt weiterspinnt, das ist wirklich eine, also ganz schön radikal, weil das hieße ja im Prinzip, dass ich alles ausrechnen kann oder alles irgendwie vernünftig verstehen kann. Auch so Dinge, die uns eigentlich komplett unvernünftig erscheinen, wenn man, weiß nicht, wenn man sich bestimmte Kriege auf der Welt anguckt oder was weiß ich, irgendwelche Emotionen, die deine Freundin hat oder sowas. Und die hat Emotionen? Okay. Ja, das war gerade sehr komisch. Eine Emotion. Meine Freundin hat eine Emotion. Naja, wenn du dich irgendwie streitest mit deiner Freundin oder mit wen auch immer so und das ist halt alles komplett unvernünftig, denkst du dir. Und dann würden die Rationalisten kommen und sagen, ja, es ist aber alles erklärbar. Hier, ich habe dir das mal aufgeschrieben, mathematisch. Aber würdest du denn da widersprechen wollen? Weil wir haben doch am Anfang geklärt, dass jede Ursache eine Wirkung hat. Jede Wirkung eine Ursache. Ich würde, glaube ich, tatsächlich gar nicht widersprechen. Ich glaube, das ergibt tatsächlich Sinn. Ich glaube nur, dass wir noch nicht, also offensichtlich noch nicht, wir haben noch nicht alles Wissen und noch nicht alles perfekt verstanden, so davon sind wir weit entfernt. Mhm. Aber das heißt ja nicht unbedingt, dass wir nicht zumindest rein theoretisch alles verstehen könnten irgendwann mal, weil die Welt halt logisch ist. Doch, das könnte ich mir schon vorstellen. Das Schöne an der Philosophie ist immer, dass wenn man argumentiert mit jemandem, der noch nicht so viel Ahnung hat, man den so leicht überzeugen kann. Das ist einfach fantastisch. Mal gucken, ob du nach dem Empirismus immer noch genauso denkst. Nee. Also jetzt gerade, momentan hasse ich die Empiristen und gleich werde ich die Rationalisten hassen. Weiß ich schon ganz genau. Ganz genau. Um dir noch einen kleinen Deckanstoß zu geben, bevor ich dann tatsächlich einmal rübergehe zum anderen, zu den Empiristen ist, ist die Welt wirklich vernünftig, Jona? Nee, also doch, ja. Also die Welt an sich, so die, also die elementarsten Teile der Welt ergeben Sinn. So in dem, was die auch, das ist ja auch, wenn du ein, das wird ja auch immer ganz oft bei so Erziehungsratgebern oder sowas, Erziehungsratgebern, genau, dass, oh, jetzt sagt, ich Micha ist Erziehungswissenschaftler, muss man dazu sagen, aber wenn ein Baby schreit, dann verstehen viele Eltern das nicht, wenn man denen aber sagt, das schreit nicht einfach so, aus unvernünftigen Gründen oder aus nicht logischen Gründen, sondern es hat eine Ursache, diese Wirkung. Dieses Schreien hat auch eine Ursache. Das kommt irgendwo her. Genau, aber ich nehme das mal kurz noch mit auf. Und zwar muss Ursache und Wirkung immer vernünftig sein. Also, kennst du die Evolutionstheorie? Hast du die im Kopf? Mutation? Ja, Selektion? Also jetzt grob, ja. Ich glaube nicht, dass die Evolutionstheorie, wobei das wäre ein Podcast für sich, oder die Evolution an sich immer vernünftig ist oder war. Ich glaube, das kann jetzt Fake News sein, aber ich glaube, dass der der Hai oder der Wal, der hat irgendwas am Rücken, was er nicht braucht. Was war denn das? Irgendwie ein Arm oder so? Irgendwas hat der am Rücken. Müssen wir nochmal checken. Aber auf jeden Fall. Schreibt es in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare. Nur die Welt ist nicht notwendig vernünftig strukturiert. Man könnte noch mal überlegen, was dann wirklich vernünftig ist, aber man merkt, das ist auf jeden Fall was angreifbar ist. Ich kann dir mal erzählen, wie die Rationalisten das gerechtfertigt haben. Okay. Die Welt ist vernünftig, weil Gott vernünftig ist. Gott hat die Welt geschaffen, also ist die Welt vernünftig. Aber ist jetzt mit vernünftig auch irgendwie so im, das ist jetzt ganz schwierig, aber mit Vernunft ist Logik und Vernunft, ist das, kann man das gleichsetzen? Oh, das kommt auf den Vernunftbegriff an. Wenn wir jetzt erstmal noch die beiden von vorhin nehmen, also Ursache, Wirkung, dann ist vielleicht alles vernünftig. Aber mit vernünftig verbinde ich auch so etwas wie, dass die Funktion beispielsweise von einem Tier oder von einem Menschen dann auch Sinn ergibt. Also wozu brauche ich das? Und das würde ich sagen, ist nicht immer vernünftig. Wobei, jetzt verlassen wir langsam das Gebiet und schwimmen irgendwo Richtung Evolutionstheorie und sonst was hin. Aber genau, also erstmal den Rationalismus. Hast du ihn soweit verstanden? Ich denke schon. Und ich glaube jetzt auch, was du eben meintest mit Vernunft, dass man das vielleicht ein bisschen, also auch wenn jetzt Evolutionstheorie, klar ist es vielleicht logisch im Sinne von, dass wir das zurückverfolgen können, woher jetzt die Wirkung, dass ein Affe zum Beispiel zwei Arme hat, woher das kommt, die Wirkung, aber dass es nicht unbedingt vernünftig sein muss, in dem Sinne, dass er unbedingt zwei Arme braucht. Ja. So. Genau. Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil ein Affe braucht zwei Arme, aber ich glaube, man hat vielleicht trotzdem verstanden. Vielleicht den Blinddarm? Ich bin mir da nicht so sicher, aber ist es nicht etwas, was wir nicht brauchen? Oder was ist mit Genen? Gen braucht man nicht. Gene, also. Nein, Genen. Dieses, das braucht man, glaube ich, nicht. Alle, die uns jetzt sympathisch finden, fangen an zu gehen. Also, das ist ein kleiner Test gewesen. Echt? Ja. Okay. Gut, oder? Ja. Aber ich glaube, wir haben das, also ich glaube, das haben wir jetzt geklärt. Also, dass es auch in dem Sinne auch unvernünftige Dinge gibt, dass es halt nicht immer einen positiven Sinn hat. Es hat zwar Ursache und Wirkung, aber nicht unbedingt einen Grund, einen Zweck vielleicht. Lassen wir erstmal so stehen. Vielleicht können wir das am Ende nochmal, sonst verlaufen wir uns, glaube ich. Ja. Was noch hinzuzufügen ist, weil das jetzt auch den Übergang gestaltet ist, die Rationalisten verlassen eigentlich ihre Kerndisziplin, nämlich die Mathematik und Logik, und wollen mit Hilfe der Mathematik und der Logik und ihren Verstandeskategorien Aussagen über die Welt schließen. Ne, also die gucken sich die Welt an und wollen dann darüber Aussagen schließen. Ja. Und die Empiristen hingegen machen das nämlich nicht. Sondern? Sondern die Empiristen sagen, oder andersrum, also ich beschäftige mich so als kleiner Faktenhinweis oder für die Leute, die das auch nachschlagen wollen. Beim Empirismus beschäftige ich mich mit hauptsächlich mit Hume, werde ich jetzt vorstellen. So ein bisschen Locke, aber hauptsächlich David Hume. Okay. Und die lebten so ein bisschen zu einer Zeit, wo der Rationalismus war schon bekannt in der Philosophie. Philosophie war früher quasi fast die ganze Wissenschaft, da war sehr viel in sich vereint. Ja. Cut. Okay. Ja, ich habe eben ein paar Mal schon angefangen zu stocken. Du übersteuerst krass. Ich habe ein Brummen auf dem Ohr. Ich übersteuer? Mhm. Bei dir? Ja, ich habe auf jeden Fall ein Brummen ganz, also manchmal im Ohr. Okay, warte mal. Oh, warte mal. Ich schreibe mir mal eben das auf. Ja, ich höre auch manchmal mich selbst. Das ist aber nicht schlimm. Deswegen habe ich auch eben gerade so ein bisschen gestockt beim Reden, weil ich dachte, du merkst das auch. Aber, okay. Warte. Ich mach mal. Immer noch? Jetzt gerade nicht, aber es war auch nur manchmal. Es hat halt schon krass irritiert so. Aber. Okay, warte, lass mich nochmal eben die. Hier ist aber eigentlich noch alles genauso wie am Anfang. Wann hat es denn angefangen? Hat es irgendwann angefangen? Ja, sofort. Ab Empirismus, weil. Also deswegen habe ich eben gerade so gestockt. Sag nochmal das Problem, was genau. Also du hörst dich selber oder? Das höre ich. Warte mal, woran liegt das? Aber jetzt gerade nicht mehr. Nee, ich habe dich jetzt mal ein bisschen leiser gemacht. Das könnte an den Kopfhörern liegen, weißt du? Dass irgendwie mein Kopfhörersound ins Mikrofon geht und dann Rückkopplung oder sowas. Okay. Ich habe dich jetzt mal ein bisschen leiser gemacht. Okay. Du kannst ja vielleicht auch mich ein bisschen leiser machen. Keine Ahnung, oder so, wie es angenehm ist. Ich hoffe, das geht jetzt einfach. Okay, wo fange ich jetzt nochmal an? Kann ich einfach von Empirismus nochmal anfangen? Ich probiere einfach. Sonst muss es irgendwie so zusammenschneiden. Weiß nicht, weißt du noch, was du zuletzt gesagt hast? Nicht mehr hundertprozentig. Also ich weiß, wo wir waren, aber ich weiß nicht mehr genau den Satz. So. Also du hattest gesagt, fang einfach nochmal mit den Empiristen an und, Also soll ich nochmal den Übergang sagen, also wir beschäftigen uns jetzt mit dem Empirismus und dann machst du... Ja, genau. Und dann fangen wir von da nochmal an. Okay. Ja, oder versuch's so zu machen, als hätten wir jetzt gerade eben geredet und dann... Ja. So, aber jetzt gehen wir hin zu den Empiristen. Ich hab eine gute Idee. Okay. Also Jona, wir haben ja eben über den Rationalismus gesprochen und der ist deutsch und französisch geprägt. Hingegen der Empirismus, so ein bisschen aus England kommt, so angelsächsischen Bereich, England, Schottland, Großbritannien. Und da gab es einen Philosophen, der hieß David Hume. Und der hat sich ganz, ganz, ganz, ganz viel mit dem Empirismus beschäftigt. Doch, was ist jetzt Empirismus? Du hast es ja vorhin schon mal so ein bisschen andeuten können. Weißt du noch, was den Empiristen so wichtig ist? Den Empiristen, denen ist wichtig, dass alles, was wir wissen, kommt aus der Erfahrung, die wir machen. Ist das richtig? Nein, aber es ist auch nicht falsch. Okay, dann merkt es euch am besten nicht da draußen. Schneidet das Wort alles weg und dann hast du vollkommen recht. Nicht alles kommt aus der Erfahrung, aber Wissen über die Welt kommt aus der Erfahrung. Man muss da differenzieren. Also okay. Die Empiristen verneinen nicht Mathematik. Oder Logik. Okay. Also daran glauben sie. Oder was heißt glauben? Sie wissen schon, dass 1 plus 1 auch 2 ist. Sie werden nicht in die Welt irgendwie schauen, so, das ist in dem Verstand drinne. Das findest du auch erstmal nicht. So. Auch wenn du zwei Stocker nebeneinander legst, musst du trotzdem deinen Verstand bedienen und 1 plus 1 ist 2 mit Hilfe deiner Vernunft ausrechnen. Ja. Und der Empirismus ist zu der Zeit von David Hume immer beliebter geworden. Es war nämlich so, dass die Naturwissenschaften einen hohen Aufschwung hatten. Irgendwie die Dampfmaschinen wurden entdeckt und der Rationalismus innerhalb den Wissenschaften ist so ein bisschen stagniert. So, die haben da vor sich rumgerechnet, wenn man es von eben aufgreifen möchte. Aber die Empiristen haben Experimente vollzogen. Und Naturwissenschaften. Also der Empirismus orientiert sich stark an den Naturwissenschaften. David Hume hat sich stark an den Naturwissenschaften orientiert. Also, die Erfahrung ist wichtig. Wenn wir etwas über die Welt sagen wollen, benötigen wir notwendigerweise die Erfahrung. Und... Ja. Ja. Und unabhängig, wie gesagt, sind lediglich Mathematik und Logik. So, die existieren auch, aber für die Welt oder für Wissen über die Welt brauchen wir die Erfahrung. Und jetzt hast du vorhin etwas schon angesprochen, und zwar das Tabula Rasa. Weißt du, was Tabula Rasa bedeutet? Übersetzt? Nein, ich habe keine Ahnung. Durch Erfahrung werden wir beschrieben. Oder wir sind ein weißes Blatt Papier und so kommen wir auf die Welt. Also. Ah, okay, das, was ich vorhin gesagt habe. Ja, genau. Wir kommen als weißes Blatt, unbeschriebenes Blatt, kommen wir auf die Welt. Wir kommen als unbeschriebenes Blatt auf die Welt. Ja. Und durch die Erfahrung formen wir unseren Verstand, formen wir unsere Begriffe, formen wir unsere Sprache, formen wir unser Wissen. Werden wir zu dem, der wir sind. Okay. Du bist Jonah, weil du die Erfahrung gemacht hast, Jonah zu sein. Kann man das? Kann ich jetzt schon direkt fragen oder willst du erstmal noch weiter erklären? Weil ich habe jetzt natürlich aus rationalistischer Sicht sehr viele Fragen an die Empiristen. Also wir brauchen die Erfahrung und Aussagen über die Welt machen zu können. Jetzt frag. Ja. Jetzt darfst du fragen. Sag den letzten Satz nochmal. Wir brauchen die Erfahrung, um Aussagen über die Welt machen zu können. Das würden die Rationalisten nicht so sehen. Aber jetzt, Du hast vorhin gesagt, Unendlichkeit haben wir nicht in der Welt als Erfahrung. Trotzdem haben wir ein Verständnis davon, was Unendlichkeit ist. Mhm. Wo kommt es her? Gute Frage. Weil, wir sind doch alle unbeschriebene Blätter, oder nicht? Dachte ich. Mhm. Sehr, sehr gute Frage. Na, danke. Habe ich mir abgekupfert von dir, aber okay. Schön, dass du dich indirekt selber lobst. Die Frage hat sich auch Kant gestellt. Aber auch das ist ein anderes Thema, leider. Philosophie sind immer sehr große Themen. Man muss sich tatsächlich auf etwas spezialisieren. Man muss aufpassen, dass man sich nicht verrennt. Ich versuche mal, woher die Unendlichkeit kommt. Müsste ich auch noch drüber nachdenken, was die Empiristen, jetzt sagen würden. Also, weiß ich auch gerade nicht genau. Vielleicht würden die sowas Ähnliches sagen, wie das, was ich vorhin gesagt habe. Dass wir einfach immer wahrnehmen, dass es immer weitergeht und daher haben wir diese Vorstellung. Habe ich auch überlegt. Ich habe auch überlegt, dass sie ja die Mathematik nicht verneinen und daher vielleicht auch mit dem Unendlichkeitsbegriff d'accord gehen können. Dass das quasi ein Logikbegriff ist. Genau, also ein abgeschwächter Empirismus auf jeden Fall. So, die würden sagen, ja, natürlich gibt es Unendlichkeit, aber die Unendlichkeit sagt uns nichts über die Welt. Und wenn wir Wissen generieren wollen, brauchen wir die Welt dafür. Wir müssen in die Welt schauen. Aber ein radikaler Empirismus, kann ich mir vorstellen, würde das wiederum verneinen. Okay, andere Frage. Was ist denn mit, ich finde, vielleicht ist Astronomie auch ein gutes Beispiel. Ich bin jetzt kein Astronomiker. Okay. aber ich weiß, dass da ja viel über Mathematik funktioniert und dass wir trotzdem von sicheres Wissen reden können und dass wir auch trotzdem sagen können, der Saturn ist auf jeden Fall, keine Ahnung, wie groß, und da sind wir uns sicher und das aus reiner Logik, aus reiner mathematischer Sicht. Dabei ist es ja trotzdem etwas, was auf jeden Fall empirisch, theoretisch wahrnehmbar ist. Die Empiristen würden daraufhin sagen, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass wir Wissen über die Planeten nur durch unsere Erfahrung machen können, weil wir ja immerhin, wenn du in einem schwarzen Raum bist, woher weißt du denn, dass es Planeten außerhalb deiner Wirklichkeit gibt? Also wir haben ja damit erst angefangen, über Planeten zu forschen, wo wir quasi die Stratosphäre verlassen konnten, wo wir darauf mit Ferngläsern, ich kenne mich da nicht so aus, mit Ferngläsern Planeten entdecken konnten. Also du hast die Erfahrung zunächst benötigt. Genau, ich hab erstmal Erfahrung benötigt, um vielleicht, weiß ich nicht, ein, zwei Monde irgendwie zu entdecken. Und das, klar, das war quasi empirisch, aber dann habe ich nur durch das Berechnen der Mondlaufbahn herausgefunden, dass es auf jeden Fall die Gravitation irgendwie so und so ist und deswegen muss der Jupiter so und so schwer sein. Mhm. So, das habe ich quasi nicht. Ich habe den Jupiter nicht genommen und auf eine Waage gestellt, sondern ich habe es einfach ausgerechnet. Ganz genau. Es wäre besser, glaube ich, für die Empiristen, wenn du tatsächlich den Jupiter auf die Waage legst und ein Experiment durchführst. Ich bin mir nicht sicher, ob sie... Ich glaube nicht, dass sie davon Wissen sprechen wollen würden. Es ist jetzt erstmal eine Berechnung, die so weit stimmt, solange die Prinzipien, nach denen gerechnet wurde, stimmen. Die können sich aber die können sich ja täuschen. Und das wäre besser, wenn man das anhand von Experimenten macht. Also, wenn man jetzt errechnen möchte, wo der Jupiter liegt oder wie der Jupiter aussieht, wäre es besser, eine Sonde oder ein Raumschiff hinzuschicken und davon ein Foto zu machen, um das dann zu verifizieren, ob die Berechnungen stimmen. Zunächst ist es eine Annahme, ob etwas stimmt oder nicht stimmt. Okay, aber auch die Wahrnehmung kann einen ja weiterhin täuschen, haben wir ja auch gesagt. Super Übergang, Jonah. Und Danke. Zwar hat Hume eine Theorie formuliert in seinem Werk, was auch verboten worden ist von der, so wie alle Werke damals von Philosophen, von der Kirche, verboten wurde. Und zwar heißt das die Untersuchung über den menschlichen Verstand. Und da formuliert er eine Theorie, nennt er Perzeptionstheorie. So, das Wahrnehmbare erstmal, ganz einfach gesagt. Und die würde ich dir ein bisschen runtergebrochen gerne erklären, weil da geht's genau darum, wie nehme ich eigentlich die Welt wahr. Und zwar geht's nach Hume darum, dass er sagt, wir haben Sinneswahrnehmungen und wir haben, oder ich fange erstmal damit an, wir haben Sinneswahrnehmungen, wir haben einfache Sinneswahrnehmungen, wie zum Beispiel, du siehst eine Farbe. So, ich sehe gerade vor meinem Rechner die Farbe Rot und die sehe ich. Das ist eine einfache Sinneswahrnehmung. Ich sehe nur die Farbe Rot. Vielleicht habe ich noch eine Assoziation dazu, aber erstmal sehe ich nur die Farbe Rot. Und eine komplexe Sinneswahrnehmung nach Hume, also die wir wahrnehmen durch unsere Sinne, ist immer wichtig, ne? Also wir gucken oder wir tasten, wir schmecken. Und bei dem Rot ist es erstmal nur ein Gucken. Und wenn wir aber zum Beispiel in einen Apfel reinbeißen, dann ertasten wir den Apfel, wir schauen uns den Apfel vielleicht vorher noch an und wir schmecken den Apfel. Also wir haben eine komplexe Sinneswahrnehmung. Also es ist mehr als nur ein Sinn involviert in dieser Wahrnehmung. Es ist mehr als nur ein Sinn involviert, ja. Okay, aber auch wenn ich jetzt, um das zu verstehen, auch wenn ich jetzt mir ein Bild angucke, was ja auch mehrere Farben quasi hat, ja, wäre es trotzdem eine einfache Sinneswahrnehmung, wenn ich nicht gerade das Bild auch noch berühre und antaste. Wenn du dir nur das Bild oder nur die Farben anguckst, ist es eine einfache Sinneswahrnehmung. Wenn du da anfängst zu assoziieren, dann geht's in Richtung Ideen. Aber Ideen ist nochmal etwas anderes. Oder wenn ich was fühle dabei, weil das passiert ja auch oft. Man guckt sich ein Bild an im Museum und dann kommt ein Gefühl hoch. Sehr gut. Im Idealfall, ne? Sehr gut. Es wäre dann auch eine komplexe Sinneserfahrung. Kommt auf das Gefühl an. Aber es ist zumindest mehr als ein Sinneseindruck, oder nicht? Wobei Gefühl, ist das ein Sinn? Nach David Hume gibt es einmal eine einfache Selbstwahrnehmung. Das wäre sowas wie Hunger. Das Gefühl von Hunger ist für ihn eine einfache Selbstwahrnehmung. Wir haben nur das Gefühl von Hunger in uns. Okay. Es ist aber nicht recht komplex. Komplex zum Beispiel wäre so etwas wie Liebe. So, damit da mit dem Begriff der Liebe geht mehr einher, oder er ist komplexer als nur der Begriff des Hungers. Und auch so. Aber das sind jetzt Selbstwahrnehmungen. Das sind Selbstwahrnehmungen. Okay, also dass man da unterscheidet zwischen Sinneswahrnehmungen, ja, was quasi von außen auf einen wirkt, und Selbstwahrnehmung, was quasi aus einem selbst herauskommt. Genau. Und diese beiden Prinzipien, also Selbst- und Sinneswahrnehmung, sind die, nachdem wir dann quasi unsere Welt ordnen oder erkennen. Wir sind ja immer noch im Bereich der Erkenntnistheorie. Ja. Also, wenn wir etwas wahrnehmen, wir nehmen etwas wahr, so, dann wissen wir, dass wir es wahrnehmen. Ich nehme gerade meinen Stift wahr, den ich hier vor mir sehe. Oder wir haben eine Selbstwahrnehmung. Mehr gibt es aber nicht. Also, wenn wir die Welt erkennen, benötigen wir die Selbst- oder die Sinneswahrnehmung. Okay. Kannst du dir einen goldenen Berg vorstellen, Jonah? Ja. Hast du diesen goldenen Berg schon mal in dieser Wirklichkeit gesehen? Nee. Wie kannst du dir denn dann vorstellen, wenn du nur über Sinneswahrnehmung und Selbstwahrnehmung die Welt erkennen kannst? Vermutlich, weil ich habe schon mal einen Berg gesehen tatsächlich. Ich war mal sehr oft längere Zeit im Harz. Was? Da gibt es so einige Berge. Sind das Berge? Ja, doch. Gold habe ich auch schon mal gesehen, die Farbe. Und wenn ich das kombiniere, diese beiden Sinneswahrnehmungen, die ich schon mal hatte, dann kann ich daraus eine neue in meinem Kopf formen. Perfekt. Und zwar spricht David Hume dann von Ideen. Das sind diese Ideen. Also wenn wir eine Idee von etwas haben, dann, ach, ich habe eventuell eine Idee tatsächlich, was sie zur Unendlichkeit sagen. Ja, dann schieß mal los. Und da bin ich mir auch recht sicher. Und zwar brauchen wir, oder Ideen sind nur dann Wissen, oder können nur dann Wissen sein, wenn sie sich zusammensetzen lassen aus Sinnes- oder Selbstwahrnehmungen. Okay? Ja. Also, goldener Berg, Gold und Berg. Ja. Es gibt beides. Also kann diese Idee, ist resultierend daher, dass wir etwas in der Welt wahrgenommen haben. Stop it. Resultierend heißt... Ach so, also es ergibt sich daraus. Das es ergibt sich daraus, der goldene Result. Berg. Der goldene Berg ergibt sich daraus, dass wir mit Hilfe der Sinneswahrnehmung eine einfache und eine komplexe Idee wahrgenommen haben. Ja. Und dann kann man von Wissen sprechen. Und okay. Hast du schon mal Gott gesehen? Nein. Hast du schon mal die Unendlichkeit gesehen? Nein. Dann ist das kein Wissen. Dann spricht David Hume von Glaube. Er unterscheidet nämlich Wissen und Aberglaube oder Glaube. Das ist clever, glaube ich, weil wir können ja auch nicht wissen, ob es immer so weitergeht. Ganz genau. Wir können es ja nur vermuten, auch aufgrund von Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Ja. Weil ich, wie ich das vorhin gesagt habe, so, ich weiß, mein Opa hat gelebt, ich lebe, später leben meine Kinder und Enkel und dann geht's halt hoffentlich immer so weiter. Aber ich weiß es ja auch nicht ganz genau. Vielleicht geht's ja auch nicht immer so weiter. Vielleicht ist plötzlich einfach alles vorbei. Ganz genau. Und das ist recht wichtig. Also die Unterscheidung nochmal zu haben, also was war nochmal Wissen? Wissen war verlässlich, begründet, rechtfertigt, überzeugend oder man ist davon überzeugt. Und das können wir nur durch unsere Sinneswahrnehmung, wenn wir Aussagen über die Welt treffen wollen. Und Gott... Sinnes- oder Selbstwahrnehmung. Genau. Und eine Aussage über Gott zu treffen, naja, Gott ist nicht Teil dieser Welt. Zumindest haben wir ihn bisher nicht entdeckt. Und daher können wir keine verlässliche Aussage über ihn treffen und nicht vom Wissen sprechen, wenn wir über Gott sprechen wollen. Das hat die Kirche nicht so gern gesehen und hat das Buch dann schnellstmöglich... verbrannt. Bücher verbrennen, das ist nie gut. Und er hat nicht nur ein Werk geschrieben, aber ein cooler Typ. Ein sehr redsamer, interessanter Mensch gewesen. Und da vielleicht weißt du, ob der auch bestraft wurde? Dann? Der wollte, nein. Nee? Der hat das dann, ich glaube unter Pseudonym hat er noch dann Sachen veröffentlicht. Okay. Ja, aber das weiß ich. Weil war nicht zum Beispiel bei hier Kopernikus, der gesagt hat, die Welt ist nicht im Mittelpunkt, sondern die Sonne, wurde der nicht von der Kirche dann ermordet? Ich weiß nicht, ob er ermordet wurde. Kann mir aber sehr gut vorstellen. Diese kopernikanische Wende war schon krasser Scheiß damals. Für die Kirche, ja, tatsächlich. Um noch zwei Sachen anzupicken. Also. Wir brauchen, um nochmal diesen Übergang auch zum Rationalismus irgendwie zu gestalten, wenn wir Begriffe von etwas haben in der Welt, zum Beispiel, das ist ein Tisch, dann brauchen wir zunächst die Erfahrung, um diese Begriffe zu formulieren. Wir haben keine fucking angeborene Ideen, sondern alles resultiert aus der Erfahrung, der Sinnes- und der Selbstwahrnehmung. Hauptsächlich der Sinneswahrnehmung. Wenn man jetzt auch sich weiter orientiert an die Naturwissenschaften und Aussagen über die Welt treffen möchte. Und es ist nichts in unserem Verstand, was vorher in unserem Sinn war. Das ist ja das, was du vorhin so ein bisschen auch angegriffen hast. Was man auch gut angreifen kann. Tabula rasa. Aber, weißt du, ja. So, Soll ich jetzt nochmal was dagegen sagen? Du kannst gerne noch etwas dagegen sagen. Weil ich kenne so, ich habe schon mal was gehört von Platons Ideenlehre. Oh oh. Hm? Geht es zu weit? Nein. Okay. Aber vielleicht. Okay. Schauen wir mal. Zur Not schnippe die Schnipp. schneiden wir einfach die Sachen raus. Aber ich habe mal gehört, ja. Es gibt die Ideenlehre und er sagt im Prinzip, dass wir. Ach Gott, jetzt kann ich es natürlich auch selber nicht richtig wiedergeben. Aber woher, einfach jetzt mal die Frage, woher kommt denn die Idee eines Tisches? Durch die Erfahrung. Aber jeder Tisch ist ja für sich ein einzelnes Ding, weißt du? Ja. Woher, wie komme ich dann von den einzelnen Tisch, der ja immer unterschiedlich ist, auf die Idee eines Tisches? Weil eigentlich müsste ich ja dann für jeden Tisch eine eigene Idee haben. Weißt du, was ich meine? Also jeder Tisch hat quasi einen eigenen Namen. Du bist ungefähr auf einem sehr guten Weg, den Empirismus anzugreifen, aber dabei helfe ich dir jetzt mal nicht, sondern ich verteidige ihn. Ja. Wie so ein Rollenspiel gerade jetzt. Den Angriff können wir vielleicht in einer anderen Folge thematisieren. Ja. Du bist ein kleines Baby, stellen wir uns das mal vor, und du weißt doch nicht, du kommst auf die Welt und du hast keine Ahnung, was ein Auto ist, oder? Doch, nimm mal, was ein Auto ist. Oder noch besser, das ganz oft bei Kindern ist, du weißt doch nicht, was Tiere sind, beziehungsweise wie sie sich unterscheiden lassen. Man sieht das ganz oft, dass dann eine Katze auch als Wauwau bezeichnet wird. Oder ein Pferd als Wauwau. Und richtig dumm. Super dumm. Und, aber Hunde sind ja eigentlich die Wauwaus, weil sie ja bellen. Ich habe eigentlich noch nie einen Hund gesehen. Warum eigentlich Wauwau? Man weiß es nicht. Wuff, doch eigentlich Wuff, Wuff. Naja. Und durch die Erfahrung, sagen wir mal, weil die Eltern sagen, nein, das ist ein Hund und nein, das ist eine Katze, machst du die Erfahrung, dass du nimmst den Hund wahr und dann sagen wir mal, er hat immer vier, oder er hat, na jetzt wird's, ja, das ist spannend, aber sagen wir mal, er hat vier Beine und hat so ein Grundgerüst, auf das sich dann quasi der Verstand einigen muss, wie ein Hund immer auszusehen hat. Und danach kategorierst du dann einen allgemeinen Begriff von Hunde, aber nur durch die Erfahrung. Du kommst nicht auf die Welt und bedienst dich einem Ideenreich nach Platon, wo die idealen Ideen liegen. So. Sondern du machst die Idee durch die Erfahrung. Also im Prinzip induktiv. Ich nehme den Einzelfall. Ja, erklär mal. Und schließe von diesen Einzelfall oder von mehreren Einzelfällen, die ich habe, also da ist ein Hund, da ist noch ein Hund, der sieht vielleicht ein bisschen anders aus, aber sieht vielleicht ähnlich aus so, und von diesen ganzen Einzelfällen schließt sich auf die allgemeine Idee eines Hundes. Ganz genau. Okay. Ja. Die Frage ist dann, die damit verbunden ist, was macht ein Hund zu einem fucking Hund? So. Und das sind wieder diese typisch philosophischen Fragen. Muss ein Hund immer vier Beine haben? Nein. Muss ein Hund immer eine Nase haben? Muss ein Hund immer die und die Größe haben? Also was ist eigentlich ein idealtypischer Hund? An welchem Hund orientiert man sich und deduziert dann, schlussfolgert dann auf andere Hunde? Es gibt da sehr viele Rassen. Ja. Das ist tatsächlich ein Problem. Diese ganze Induktion ist ein Problem. Ja. Also das wäre dann das Induktionsproblem. Soll ich das aber da wollen wir jetzt nicht zu tief rein, ne? Ja, also, ich habe auch gerade überlegt, aber ich glaube, das ist zu tief. Ich werde nochmal eine Sache gerne aufgreifen, bevor wir uns Richtung Ende bewegen. Und zwar den größten Unterschied der beiden. Rationalisten und Empiristen. Der Rationalist und Empiristen. Was war nochmal Rationalismus, Jona? Rationalismus, ich schließe von meinem Verstand her, von meiner Vernunft aus, auf Wissen. Was ist Wissen? Und Wissen ist, da gab es zwei Kategorien oder zwei Voraussetzungen von Leipzig. Weißt du? Leibniz. Also erzähl erst mal, was du sagen möchtest und ich korrigiere für unsere Zuhörer. Aber Leibniz war der Rationalist. Leibniz war Rationalist, ja. Das ist der mit der Rechenmaschine. Okay. Und genau, und der hat zwei konstitutive Merkmale. Was ist das für ein Wort? Aber ja. Das ist es voraussetzend für Wissen. Mhm. Oder Wissen bedingt sich durch folgende Aspekte, nämlich zum einen, dass sich zwei Aussagen nicht widersprechen dürfen. Ja. Also ein Bandit kann ich gleichzeitig schuldig und unschuldig sein. Das geht einfach nicht. Der Satz vom Widerspruch. Genau, der Satz vom Widerspruch. Und zum anderen muss jede Wirkung eine Ursache haben. Ganz genau. Prinzip nur, des zureichenden Grundes. Und nur wenn das beides zutrifft, kann man von Wissen sprechen. Naja, mit den beiden nehmen wir die Welt wahr. Oder mit den beiden nehmen wir die Welt wahr und dann mit der Hilfe von unserer Vernunft, von unserer Logik, von unserem Denken, erschließen wir unser Wissen. Also 1 plus 1 ist 2. Genau, das sind die Grundlagen unseres Denkens und die täuschen sich nicht. Und diese Grundlagen des Denkens... Genau, nur weil... Ja. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ne? Ja, also das ist nur ein sehr wichtiger Punkt. Weil die würden natürlich auch sagen, ja, ich sehe jetzt hier irgendwie ein Bild und ja, das Bild ist auch irgendwie da, aber kann ich das wirklich wissen, ob das dieses Bild wirklich an dieser Wand hängt oder täuschen mich meine Sinne, weil ich weiß, meine Sinne können mich täuschen. Ja. Und deswegen sagen die Rationalisten, okay, alles, was wir irgendwie wahrnehmen, muss man erstmal grundsätzlich skeptisch sein und kritisch damit umgehen, wohingegen die Vernunft uns nicht täuschen kann, weil die Welt vernünftig ist, ja, vernünftig, logisch aufgebaut ist und das ist sie, weil wir selber, wenn wir unserer Vernunft und unserer Logik bedienen, wir damit ja, Wissen herstellen, weil das einfach funktioniert. Da können wir uns sicher sein, dass das richtig ist. Und deswegen soll unsere Vernunft die Grundlage der Wissenschaft sein und nicht die Beobachtung. Die Und nicht die Empirie, genau, die Grundlage der Wissenschaft. Weil die Wissenschaft den Anspruch haben soll, den ersten Begriff, also Wissen in Wissenschaft, oder warte mal, Wissenschaft, Wissen, was geschaffen wird quasi, eingehalten wird. Genau. Und die Rationalisten formulieren also Wissen, Wissen war ja verlässlich, gut begründet, gerechtfertigt, überzeugend, anhand der, oder des Verstandes. Und, ich hatte dich ja nach dem Unterschied, glaube ich, gefragt, oder? Nach dem Unterschied zwischen Rationalismus und Empirismus. Genau. Ich kann dir noch meine Denkhilfe geben. Und zwar ist es ja so... Warte, wollen wir vielleicht noch einmal, wenn wir jetzt gerade eben schon so den Rationalismus zusammengefasst haben, ja, wollen wir dann jetzt auch noch mal kurz den Empirismus zusammenfassen? Das kannst du gerne machen. Brauche ich aber, glaube ich, ein bisschen deine Hilfe. Also klar, Empirismus, das Wissen, was wir haben, das ergibt sich nur aus den Sinneswahrnehmungen. Nein, das hatten wir vorhin schon mal. Nicht nur. Nee, also Wissen aus über den, die Welt. Aus den Wissen. Das ist ganz wichtig, auch an die Zuhörer. Wissen über die Welt. Es geht nicht darum, Wissen der Mathematik zum Beispiel. Ist auch ein Wissen, ist auch eine Form von Wissen. Okay, stimmt. Das ist wichtig, weil das wäre sonst, glaube ich, halt super leicht, die Empiristen anzugreifen. Yep. So, aber okay, Wissen über die Welt ist immer, ergibt sich immer aus der, zum einen Sinneswahrnehmung, ich nehme etwas mit meinen Sinnen wahr, oder halt Selbstwahrnehmung. So, ich hab Gefühle, die ich wahrnehme, einfache Emotionen, Hunger, Durst, das sind alles Sachen, die ich wahrnehme. Und diese beiden Merkmale, mit diesen beiden Instrumenten. Wähl mal das Wort Erfahrung. Mit diesen beiden Erfahrungen generiere ich Wissen über die Welt. Ganz genau. Ja. Also, die Empiristen verneinen nicht Mathematik und Logik. Die sagen nur, Mathematik und Logik können uns nichts über die Welt sagen. Wohingegen die Erfahrung das einzige Mittel ist, die Aussagen über die Welt treffen kann. Hast du jetzt eine Idee, wie sich beide unterscheiden? Ist ein feiner, aber sehr krasser Unterschied. Ich weiß, nee, ich glaube, Ich glaube, dann müsste ich jetzt zu viel improvisieren und einfach laut denken. Deswegen vielleicht gibst du irgendwie einen Tipp oder sagst es oder? Die Rationalisten haben ja den Anspruch, Wissen zu erzeugen, aber ja nicht nur Wissen, was sich zusammensetzt, also was schon zusammengesetzt ist, also 1 plus 1 ist 2. Das ist auch nice to have, aber die wollen ja auch Aussagen über die Welt treffen. Ja. Die wollen die Welt ausrechnen. Ja. Und da sagen die Empiristen, das könnt ihr nicht. Welthaltiges Wissen benötigt notwendig die Erfahrung. Und Rationalisten sagen, Wissen über die Welt, also welthaltiges Wissen, kann man auch rein durch die Vernunft deuten, erklären, herausfinden, Wissen erzeugen. Okay, aber jetzt würde ich ja natürlich sagen, also ja, beide nicht recht. Beide haben nicht recht. Naja, also ich würde zum einen sagen, die Rationalisten, ja Leute, ihr könnt jetzt nicht alles mathematisch einfach ausrechnen. Irgendwo müsst ihr ja auch mal anfangen. Also irgendeinen Fixpunkt braucht ihr ja und den müsst ihr ja irgendwie erfahren. Also irgendwie irgendwas wahrnehmen, bevor ihr überhaupt irgendein Objekt habt, was ihr überhaupt irgendwie versuchen könnt, nur auszurechnen oder sowas. Ne? Also irgendwo musst du ja ansetzen. Und da brauchst du deine Erfahrung für. So, das würde ich bei den Rationalisten sagen und bei den Empiristen würde ich sagen, ja Leute, aber eure Erfahrung kann sich halt auch trüben. Mhm. So, und dann auch dann, also wenn man einfach nur davon ausgeht, es könnte so sein, dann ist ja auch jedes Wissen im Prinzip nicht mehr Wissen, sondern Glauben. Oh. Zum Thema wieder zum Gericht. Ich hoffe, dass die Richter wissen, wie sie verurteilen und nicht nur glauben. Ja. Aber ja, das ist tatsächlich der große Unterschied. Und zwar nämlich nochmal zusammengesetzt, also dass es dieses welthaltige Wissen immer abhängig ist von der Erfahrung. Kant, um einen kleinen Übergang noch zu schaffen, auch die Folge zu beenden, spricht nämlich dann von synthetischem Wissen, zusammengesetztem Wissen und von analytischem Wissen. Analytisches Wissen ist so etwas wie 1 plus 1 ist 2 oder 2 plus 2 ist 4 und synthetisches Wissen ist Wissen über die Welt. Und er sagt genau das, was du gerade gesagt hast. Dass die Empiristen, wobei er greift beide nochmal kurz an, auch ordentlich, aber im Grundsatz ist es so, dass wir auch die Erfahrung benötigen, um Aussagen über die Welt zu treffen und die Vernunft benötigen, um Aussagen über die Welt zu treffen, aber nicht nur das eine und nicht nur das andere. Also haben beide so teilweise recht. Oder man braucht quasi beides, um so ein komplettes Bild zu zeichnen. Ganz genau. Ja. Okay. Ja, das ist ja schlau. Ist ja clever. Ja. Aber jetzt hat man erstmal einen kleinen Eindruck bekommen. Empirismus, Rationalismus, Erkenntnistheorie, Fachwort Epistemologie von Episteme, Wissen. Und vielleicht nochmal, um zu gucken, warum ist das jetzt alles wichtig? So, warum philosophiert man denn darüber? Wozu braucht man das? Hätten wir vielleicht am Anfang was. Ja. Aber sonst schneiden wir das einfach nach vorne. Ja, nee. So viel Schnittarbeit mache ich mir jetzt auch nicht. Ach so, na gut, okay. Mal gucken. Wir brauchen es auf jeden Fall, um Kriterien zu haben. Liest du die Bild-Zeitung? Ja, aus Interesse, was denn so das Volk liest. Das Volk. Liest du die FAZ oder so? Ich lese oder Zeit. Genau, und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, Kriterien zu haben, die Erkenntnistheorie, die Philosophie liefert, um unterscheiden zu können, wann von Meinung die Rede ist, sagen wir mal die Bild-Zeitung, und wann von Wissen die Rede ist, sagen wir mal die Taz. Oder auch wir brauchen es geht einfach darum, Kriterien zu haben, wann wir etwas Kindern beibringen wollen in der Schule, wann etwas gerechtfertigt ist, gut begründet. Das sind alles Kriterien, die sich aus dieser Erkenntnistheorie erschließen lassen. Und da forscht sie einfach immer weiter und immer weiter. Und ist auch einfach, also einfach schlau, sich darüber Gedanken zu machen und das jetzt genau. So wie wir das jetzt im Prinzip oder wie du das jetzt erklärt hast in dem Podcast, weil sonst bin ich ja auch, wie ich am Anfang, sehr schnell überzeugt von der einen Sache. Ganz genau. Und man will sich ja nicht täuschen lassen. Und du warst sogar von der Sache so stark überzeugt, die in der Philosophie kaum noch beachtet wird. Und das ist der Rationalismus, weil der Empirismus durch seine ganzen Experimente und an der Orientierung der Naturwissenschaften einfach viel erfolgreicher war. Ja. Ja, okay. Ja, danke, das Jona. Ja, bitte für diese kostenlose Vorlesung. Das könnt ihr euch da draußen übrigens auch merken, hey, kostenlos ist das Ganze ja hier, also könnte man ja vielleicht, weiß ich nicht, so die ein oder andere iTunes-Bewertung dalassen oder einen Kommentar schreiben irgendwo. Das sind alles Dinge, die uns hier sicherlich erfreuen würden. Das stimmt, ja. Das kann nicht, kann nicht schaden. Ich habe nicht so viel Lust, zu viele Fake-Profile zu machen, so, um in den Charts zu landen. Es geht erstmal darum, irgendwie Spaß zu haben, dir das zu erklären und vielleicht Hörer zu finden, die auch entweder Spaß an der Philosophie bekommen und sich auch tatsächlich für das Thema interessieren. Und Meinung und Wissen in den heutigen Fake-News-Zeiten, ey, warum nicht? Ist doch gar nicht so uninteressant. Gut, dann beende ich mal jetzt hier die Folge und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Wir wissen noch nicht genau wann, aber demnächst irgendwann kommt dann die nächste neue Folge von Philosophie to go. Bis dann. Tschüss. Ciao.